Stunde Null, Baby. Zünd dir eine Zigarette an. Yeah, es könnte deine letzte sein. Massaker. Massaker. Mr. Master. After Show, Baby. Yeah. Stunde Null. Schon wieder. Schon 70 Jahre. 70 Jahre. Yeah. Blick nach links und nach rechts. Vorhang auf. Yeah. Vorhang auf. Die Pforten schließen, jetzt verflüchtigt sich die Ungeduld. Das Ende aller Tage kommt, Armageddon, Stunde Null. Master. Massaker flüchten vor der Kamera, denn der Überwachungsstaat hält uns dumm wie Rand an Plan. Sagt, wie sollen wir bis zum Frieden überleben, diesen Krieg überstehen, wenn Maschinen übernehmen. Es stimmt, dass wir nichts als ein Rauschen vernehmen. Schäuble ist der neue T-3000 auf Rede. Er ballert in der Luft rum, ballert Demonstranten ab. Rassenschande kommt wieder nach Nürnberg und wird angeklagt. Die CSU steht auf und versucht, Hitler zu klonen. Atombomben fliegen, vergiftet am Boden. Sich zu wehren, eine kritische Aufgabe. Die Zerstörung hat biblische Ausmaße. Fick die Aussage, kämpf oder schweig. Marcel, Massaker, dead or alive. Heb die Faust, kämpf dagegen, wenn du Frust hast. Heb die Faust, mach kaputt, was ich kaputt mach. Heb die Faust für den Sieg, für ein Wunder. Heb die Faust, Junge, heb die Faust. Heb die Faust, kämpf dagegen, wenn du Frust hast. Heb die Faust, mach kaputt, was ich kaputt mach. Heb die Faust für den Sieg, für ein Wunder. Heb die Faust, Junge, heb die Faust. Die Welt geht unter und mein Leben geht vorbei. Falls es den dritten Krieg gibt, sind wir live dabei. Armageddon, die Offenbarung des Johannes, die Entscheidung, Schlag kommt im Namen Gottes. Babylon hat die Tore geöffnet. Apokalypse, die Welt ist verwüstet. Im Zentrum der Erde, der Sprengsatz geht hoch. 24, die Mächte, die Menschheit sieht hoch. Was ist los, werden sich einige fragen. Die Menschheit, der Teufel, leblose Tage. Wär's gut oder schlecht, wer hält sein Wort? Gibt es einen Führer, wenn keiner mehr hört? Das Essen geht aus, sag wann ist Schluss. Die menschlichen Tiere, Kannibalismus. Kannibalismus, das Ende der Erde. Apokalypse, Hilfe, wir sterben. Heb die Faust, kämpf dagegen, wenn du Frust hast. Heb die Faust, mach kaputt, was ich kaputt mach. Heb die Faust für den Sieg, für ein Wunder. Heb die Faust, Junge, heb die Faust. Heb die Faust, kämpf dagegen, wenn du Frust hast. Heb die Faust, mach kaputt, was ich kaputt mach. Heb die Faust für den Sieg, für ein Wunder. Heb die Faust, Junge, heb die Faust.